Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Our friends, wherever you are in this world. Unsere Freunde, wo auch immer ihr auf dieser Welt seid. Now we will continue with 1 Corinthians chapter 9 and verse 1 in the Passion. Wir machen jetzt weiter mit 1. Korinther 9, Vers 1 in der Passion. Now remember what Paul was talking about in chapter 8, how we finished. Erinnerst du dich daran, worüber Paulus in Kapitel 8 spricht, wie wir zum Schluss gekommen sind? He was talking about allow your brother to decide by his conscience. Er spricht davon, erlaube deinem Bruder nach seinem Gewissen zu entscheiden. Don't offend him because Christ died for him, he's very precious. Beleidige ihn nicht, denn Christus ist für ihn gestorben und er ist sehr wertvoll. Now he seems to completely talk about a different subject and yet it's not so different. Jetzt scheint er über ein ganz anderes Thema zu sprechen und doch ist es gar nicht so anders. He's now talking about himself. Er redet jetzt über sich selbst. But why does he do that? Aber warum tut er das? Because remember, the church in Corinth was a very different church. Denk daran, dass die Gemeinde in Korinth eine sehr unterschiedliche Gemeinde war. Remember, in the church in Corinth, there were people that did not accept his authority. Erinnerst du dich, dass es in der Gemeinde in Korinth Menschen gab, die seine Autorität nicht anerkannten? Remember, when we go back in the very beginning, he said, some say they of Paul, some of Apollos, some of Cephas. So there were people who did not accept him. Erinnerst du dich, dass ganz am Anfang sagt, einige sagen, sie seien von Paulus, andere von Apollos, wieder andere von Cephas. Es gab also Leute, die ihn nicht akzeptierten. So he first made it very clear that it's all about Jesus. Zuerst macht also klar, dass es nur Jesus geht. But now that he's given them all the instruction how to live life. Aber jetzt, nachdem ihnen gesagt hat, wie sie leben sollen. And how to act towards those who live in sin. Und wie sie sich gegenüber denen verhalten sollen, die in Sünde leben. And how to act those who live selfish and don't care about their weaker brother. Und wie sie sich gegenüber denen verhalten sollen, die egoistisch leben und sich nicht den schwächeren Bruder kümmern. Now he's talking about himself in order to establish his apostolic authority. Jetzt spricht von sich selbst, seine apostolische Autorität zu untermauern. So he does not come with this apostolic authority in the beginning. First he shows them how he's lived. Er kommt also nicht von Anfang an mit dieser apostolischen Autorität. Zuerst zeigt ihnen, wie lebt. He showed how he has given his life to serve God. Zeigt, wie sein Leben gegeben hat, Gott zu dienen. But nevertheless, this time has come where he needs to really remind them who he really is. Dennoch ist Zeitpunkt gekommen, an dem sie wirklich daran erinnern muss, wer wirklich ist. So look what he says. Schau, was sagt. Am I completely free and unrestrained? Bin ich nicht völlig frei und ungebunden? Absolutely. Auf jeden Fall. So what he's saying is, I am free. I can eat, I can drink what I want. I'm free. Will damit sagen, ich bin frei, zu essen und zu trinken, was ich will. Ich bin frei. Because people there said, I'm free, and they used their freedom for their own selfish desires. Denn die Menschen in Korinth sagten, wir sind frei. Und sie nutzten ihre Freiheit für ihre eigenen egoistischen Wünsche. Now comes an apostle that says, don't live like this. Of course he knew they would accuse him of not being free. Nun kommt ein Apostel und sagt, lebt nicht so. Wusste natürlich, dass sie ihn beschuldigen würden, nicht frei zu sein. He had to tell them this. He also had to tell this to the Galatians. Das musste ihnen sagen und das musste auch den Galaten sagen. He said, in Christ we are totally free, but don't use the freedom to satisfy your flesh. Sagt, in Christus seid völlig frei, aber nutzt diese Freiheit nicht, euer Fleisch zufriedenzustellen. So he says, yes, of course I'm free. Sagt also, ja, natürlich bin ich frei. And then he says, am I not an apostle? He says again, of course. Dann sagt bin ich nicht ein Apostel? Und wieder sagt natürlich. You know, the apostle Paul is not the one who insisted on his possession. You can find it in all his letters. Der Apostel Paulus ist nicht derjenige, auf seine Position beharrt. Das kannst du in allen seinen Briefen nachlesen. You can see that he saw himself as a servant and a father who cared. Du kannst sehen, dass sich als Diener und als Vater sieht, sich kümmert. So here, when he's saying, of course I'm an apostle, he's not trying to put himself on a pedestal. Wenn hier also sagt, natürlich bin ich ein Apostel, dann versucht nicht, sich selbst auf ein Podest zu stellen. He's showing them that what he says has been because what he said has been because Jesus sent him. Er zeigt ihnen, dass das, was er sagt, nur deshalb gilt, weil Jesus ihn gesandt hat. And he has to be a good steward of the ministry that God gave him. Und er muss ein guter Verwalter des Dienstes sein, den Gott ihm gegeben hat. Look, he says, haven't I had a personal encounter with our Jesus face to face? Schau, er sagt, hatte ich nicht eine persönliche Begegnung mit unserem Jesus von Angesicht zu Angesicht? And continue to see him. Und schaue ihn weiter an. I love that. Ich liebe das. Why? Because Jesus appeared to Paul as the apostle after Jesus had already gone to heaven. Warum? Weil Jesus dem Apostel Paulus erschienen ist, nachdem er bereits in den Himmel aufgefahren war. So Paul had a personal encounter with Jesus himself. He says here face to face. Paulus hatte also eine persönliche Begegnung mit Jesus selbst. Er sagt hier von Angesicht zu Angesicht. And he continues to see him. Und dass er ihn weiterhin sieht. So we don't know where this was, how this happened, because he doesn't tell us. Wir wissen also nicht, wo das war, wie das geschah, denn er erzählt davon nichts. But he lets us know that his encounter with Jesus was a very real and a very personal one, not just a spiritual one. Er lässt uns aber wissen, dass seine Begegnung mit Jesus eine sehr reale und sehr persönliche war, nicht nur eine geistliche. You know, I really like how he says, and I continue to see him. Here's the important question. Mir gefällt sehr gut, wie er sagt, und ich sehe ihn weiterhin. Das ist eine wichtige Frage. The important question is, are you continually seeing Jesus on a day-to-day basis? Die wichtige Frage ist, siehst du Jesus ständig im Alltag? You know, we need to live a lifestyle where Jesus becomes the most familiar person to us. Wir müssen einen Lebensstil leben, bei dem Jesus für uns die vertrauteste Person ist. Because he did not get his apostolic authority from somebody anointing him and ordaining him to ministry. Denn er hat seine apostolische Autorität nicht dadurch erhalten, dass ihn jemand gesalbt und zum Dienst ordiniert hat. Let me tell you something. Ich will dir etwas sagen. No human being is supposed to have a ministry or ministry authority because it's been given to him by other humans. Kein Mensch sollte einen Dienst oder eine Autorität im Dienst haben, weil sie ihm von anderen Menschen gegeben wurde. You know, I understand that some churches have the customs to ordain others to the ministry. And okay, if that's what they want to do, that's what they want to do. Ich verstehe, dass manche Gemeinden den Brauch haben, andere für den Dienst zu ordinieren. Okay, wenn sie das tun wollen, dann sollen sie das tun. But always we have to remember, we've got to come back to how it was in the beginning. Aber wir sollten immer daran denken, dass wir zu dem zurückkehren müssen, wie es am Anfang war. Jesus chose those to serve him, and he is the one who ordained them. Jesus wählte diejenigen aus, die ihm dienen sollten, und er war derjenige, der sie dazu einsetzte. So when he says that he has seen Jesus, he again says emphatically yes. Als Paulus sagt, dass er Jesus gesehen hat, bekräftigt er eindeutig ja. Now, what proof does he have? Welchen Beweis bringt er nun? Anybody can say, Jesus ordained me to the ministry. Es kann doch jeder sagen, Jesus hat mich für den Dienst eingesetzt. Look what he says. Schau, was er sagt. Aren't you all the proof of my ministry in the Lord? Certainly. Seid ihr nicht alle der Beweis für meinen Dienst im Herrn? Gewiss. Now, here I see two things. Hier sehe ich zwei Dinge. Number one, I see Jesus is the only one who can ordain people to serve him. Erstens, ich sehe, dass Jesus der Einzige ist, der Menschen zu seinem Dienst einsetzen kann. The only one. Der Einzige. See, I know Jesus called me. That's why I'm doing what I'm doing. Ich weiß, dass Jesus mich berufen hat. Deshalb tue ich, was ich tue. I don't need any man to do that. No man needs to call me. Ich brauche dazu keinen Menschen. Kein Mensch muss mich berufen. But the other side is... Andererseits... Anybody can come and say, Jesus called me. Well, what's your proof? Kann jeder kommen und sagen, Jesus hat mich berufen. Aber was ist dein Beweis? The proof is the fruit of your ministry. Der Beweis ist die Frucht deines Dienstes. See, Paul said, the people in whom I have invested, to whom I preach the gospel, whom I raised up in the Lord, they are my proof. Paulus sagt, die Menschen, in die ich investiert habe, denen ich das Evangelium verkündige, die ich im Herrn erzogen habe, sie sind mein Beweis. I will see you tomorrow. Wir sehen uns morgen wieder.